wünschte ich, die Nacht könnte noch ewig gehen. Du und ich, Taubenscheiße, Neonlicht. Ich könnte stundenlang mit dir auf diesem Gehweg stehen und darauf hoffen, dass du mich noch einmal küsst. Sobald der Tag anbricht, gehen wir in Flammen auf. Beim ersten Tageslicht zerfallen wir zu Staub. Was würde ich geben für noch mehr Zeit? Für noch ein Leben nur mit dir allein? Unsterblich sein, unsterblich sein. Nur mit dir allein will ich unsterblich sein. Unsterblich sein, unsterblich sein. Nur mit dir allein will ich unsterblich sein. Rauch die letzte Zigarette, danach wechseln wir den Club. Nur weil ein neuer Tag anbricht, ist diese Nacht nicht rum. Ich bin viel lieber so lange high, nur für einen Moment Unendlichkeit. Und du hast Augen von jemand, der alles gesehen hat. Ich blicke rein und seh mich zwischen den Fehlern. Du fragst mich, hast du etwas gegen die Schwerkraft? Und ich leg noch, was werde ich geben für noch mehr Zeit? Für noch ein Leben, nur mit dir allein. Unsterblich sein, unsterblich sein. Nur mit dir allein will ich unsterblich sein. Unsterblich sein, unsterblich sein. Nur mit dir allein will ich unsterblich sein. Noch mehr Zeit für noch ein Leben, nur mit dir allein. Unsterblich sein.